Zum Tag der Sonne besuchten am 13. April die ausländischen Gäste, wie die Diplomaten und die Vertreter der Weltorganisationen, die Mitarbeiter des Corps der Militärattachés, der Gruppe der Wirtschafts- und Handelsräte und die Attachés für die Kultur- und Freundschaftsbeziehungen der ausländischen Botschaften in der TVRK das 19. Kim-Il-sung-Festival. An dem Tag besichtigten die Diplomaten und die Vertreter der Weltorganisationen die Augenklinik Ryugyong und am 12. April die ausländischen Militärattachés, die Baumschule Nummer 122 der koreanischen Volksarmee.